dem Handy-Display. Und für 30 lass ich meine Olle Pfennige zählen. Denn wer den Set nicht wert, ist dem Benz nicht wert. Drogen, Alkohol, schlecht ernährt, beste. Alex gab mir damals meine allererste Alpha. Heute kaufen wir die Scheiße von Designern im Vorbeifahren. Ich trink Wodka wie Wasserflaschen auf Ex. 18 Gramm voller Flex, ich fick alles, was du gern hättest. Komm mal runter von deinem Montana-Film, wenn du Speed anstatt Flex siehst und Krombacher trinkst. Deine Kette war eine sehr banale Wertanlage. Das ist doch Silber, Junge, merkst du nicht den Ernst der Lage? Immer noch bei Pauli Treppen, Döner fressen, laufe Session. So viel Liter, ich kann es kaum aussprechen. CCN auf Kopfhörern, Rhythm of the Night. Deutsche Rap ist eine Fotze und rappt immer noch nicht tight, yeah. Hit den Becher mit Schnaps, hol mir den Teller voll Naps. In meinem Keller ist Platz. Scheiß auf die Jahre in Haft, wir haben gar nichts verpasst. Also mein 9V8. Hit den Becher mit Schnaps, hol mir den Teller voll Naps. In meinem Keller ist Platz. Scheiß auf die Jahre im Knast, wir haben gar nichts verpasst. Also den 9V8. Wenn das SEK bei mir die Türe auftritt um 4.30 Uhr, dann hab ich nicht zu Hause. Niemals da, wo ich gemeldet bin. Denn sie spielen sich hier auf, als ob sie Helden sind. Ihr seid nicht Transformers oder Iron Man. Zieh die Rüstung aus, du Huren, und mach Einzelkampf. Guck mich nicht so an, du siehst unentspannt aus. Ich hol mir frische Haifische aus dem Schrank raus. Jeden Tag, guck, die Uhr ist kein Edelstahl. Das ist kein Zukunftstraum, Digga, das ist Gegenwart. Ich mein Fall, jeder sagt, dein Gesicht hat jeder satt. Ich brauch nur zwei Joints und einen halben Liter Tetrapack. Lebensart, im Mercedes durch die Gegend fahren. Gebe Gas, du träumst, ich erlebe was. 50 Gramm Nuts in der Packung von Hegendas. 3 Jahre Knast, weil das klappt halt nicht jedes Mal. Hit den Becher mit Schnaps, hol mir den Teller voll Nuts. In meinem Keller ist Platz. Scheiß auf die Jahre in Haft, wir haben gar nichts verpasst. Also mein 9V8. Hit den Becher mit Schnaps, hol mir den Teller voll Nuts. In meinem Keller ist Platz. Scheiß auf die Jahre im Knast, wir haben gar nichts verpasst. Also den 9V8. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha